Lição 3. Um abraço. 1. Liebe Regina. Querida Regina. Ich verbringe gerade... Estou a passar... Ein paar in der maskulinen Form. Uns... Tage. Dias. Im, am. Nu. Mit. Com. Ein paar in der femininen Form. Umas. Freundinnen. Amigas. Freund. O amigo. Wetter. O tempo. Es ist warm. Está calor. Wir sind. Estamos. In der, an der. Na. Strand. A praia. Küsschen im Plural. Os beijinhos. Kuss. O beijo. An, für. Para. Straße. A rua. 2. Jetzt. Agora. Nein, aber auch nicht und kein. Não. Freunde. Uns amigos.